Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Hedrich und Gast. Heute und wie immer mit Erik Hedrich. Das bin ich. Guten Tag und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe von Erik Hedrich. Lange hat man gewartet und... Und der heutige Gast... Sponsored by Bean. ...ist... Ich. Felix, den man vielleicht auch schon von Hanks Productions und Klassikern wie Grease von Cry for Heartless oder auch Film the Movie kennt. So. Die besten Klassiker der Welt. Die besten Klassiker der Welt. So, und ich habe heute wie immer ein Thema vorbereitet, was du noch nicht kennst. Und du darfst jetzt erstmal in drei Versuchen raten, welches Thema das ist. Es wird aber sehr schwer für dich sein, deswegen versuche einfach irgendwas, aber ich werde es dir dann noch sagen. Okay, könntest du mir vielleicht einen Tipp geben? Es geht um Filme. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wie viele Versuche habe ich? Drei? Drei. Okay. Ist es ein bestimmtes Genre? Nein. Na. Die Post-Production? Nein. Kriege ich noch einen Tipp? Ich glaube, ich sage es einfach. Also, Film nein, ist nein, halt nein, ich möchte einen Tipp. Film ist halt ein unglaublich weitreichendes Thema. Und da jetzt so ein Subthema zu finden, worüber wir reden können, ist relativ schwer. Das Ding ist, wir sind jetzt eigentlich... CGI. Nee, es geht heute um das Filmjahr 2017. Ah, okay. Ich wollte mit sehr interessant. Über das Filmjahr 2017 reden. Jetzt, ja. Rechts, schräg rechts über mir habe ich meine Pinnwand hängen. Mit ja. Okay, mit Kinokarten, die ich gesammelt habe. Und viele davon sind halt auch aus diesem Jahr... Und, sind das nicht alle? Was? Sind das nicht alle aus nee, diesem Jahr? Da hängt zum Beispiel Ice Age, Doctor Strange, Fantastische Tierwesen und Rogue One. Ah, okay. Ja, gut, gut. Genau. Und ja, ich sag mal so, die Oscars wurden ja schon verliehen dieses Jahr. Ja. Und ging mal wieder alles an Arthouse-Filme, ne? Ah, übrigens, Fun Fact. Weißt du, wo ich war, als die Oscars verliehen wurden? In Nürnberg. Ja. Ja, das war glaube ich zu Praktikumszeiten, oder? Ja, das war zur Praktikumszeit. Da hatte ich morgens hingeschaut und dann habe ich die News von die Filmfabrik Hashtag Sponsored geguckt und dann haben wir das gebracht mit La La Land und diesem Krawall da. Genau. Ja, Sachen. La La Land war ja auch ein sehr starker Film, finde ich, dieses Jahr. Ja, ich fand auch, dass La La Land echt gut war, aber er war halt nicht so ein Film, den ich als einen meiner Lieblingsfilme betiteln würde, oder der mir wirklich krass im Gedächtnis geblieben ist. Klar, der hat schöne Songs gehabt, wie beispielsweise City of Stars, ich weiß, den magst du jetzt nicht ganz so, aber mir zum Beispiel, ich höre mir den jeden Morgen fast an, weil, das irgendwie ist, hat er City was. City of Stars hörst du jeden Morgen an? So gut wie. Also in Another Day of Sun, oder? Nee, ich hab jetzt nur diesen einen Song im Gedächtnis, der ist mir im Gedächtnis geblieben. Aber der Rest, also meinst du dieses Jazz, was er immer vom Klavier gespielt hat? Nee, die Anfangs- der Eröffnungsszene. Ach, du meinst das? Ja, die Eröffnungsszene war ultra stark. Das war eine ganz lange Plansequenz. Ich frage mich echt, wie die das hinbekommen haben. Ich hab, auf der Blu-ray war eine Making-of-Szene. Ah, okay. Haben die da wirklich alles so gedreht oder war das ein die bisschen Die hatten drei Drehtage und die mussten für jeden Tag diesen Highway absperren und war eigentlich ein Drehtag geplant und dann war die ganze Zeit diese Hitze und die mussten so auf diese Szene durchtanzen. Aber ich glaube, so wie ich das gesehen habe, war es eine lange Plansequenz. Okay, Respekt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. La La Land war ja der große Gewinner bei den Oscars, also bester Film hat Moonlight gewonnen. Ne? Also wir sind es ja gewohnt, dass Arthouse-Filme meistens die Oscars abräumen. Beziehungsweise Dramen gewinnen auch ziemlich oft. Ja, aber wir haben immer viel Arthouse. So die Blockbuster sind ja meistens weiter hinten auf der Strecke, außer jetzt, ich glaube, Fantastische Tierwesen hat für Kostüm gewonnen. Und Suicide Squad zum Beispiel hat für Make-up gewonnen. Jeder Film hat halt irgendwas, was ihn stark macht. Die Frage ist, wir haben jetzt dieses Jahr sehr viele starke Blockbuster gehabt, meiner Meinung nach. Ist es in deiner Ansicht so, dass nächstes Jahr eine Wonder Woman oder ein Dunkirk oder Dunkirk finde ich schon. Oder, Moment. Oder vielleicht halt noch ein anderer Superheldenfilm noch weit nach vorne kommen bei den Oscars? Vielleicht für das beste Skript? Es gab es schon mal. Ich glaube, das war 2009 bei den Oscars. Oder 2008, weiß ich nicht mehr. Als The Dark Knight rauskam, halt hat ultra Wellen geschlagen und vor allem Heath Ledger wurde dadurch ganz doll bekannt. Hm. Deswegen hat er da einen Oscar gewonnen. Genau, posthum. Bei der Preisverleihung. Ja. Genau, als bester Nebendarsteller. Und 2 Oscars hat der Film noch gewonnen. Soll ich mal nachschauen? Ja, wenn du möchtest. Okay. Ich meine, er hat noch bestes Drehbuch oder so gewonnen. Also er hat Preise gewonnen, die man nicht von jedem Superheldenfilm erwartet. Dazu lässt sich aber auch sagen, dass The Dark Knight halt ein ganz anderer Superheldenfilm ist. Halt auch als Regisseur Christopher Nolan, der jetzt nicht unbedingt so für Boom-Boom-Action-Knalle bekannt ja. ist. Ne? So wie halt andere Superheldenfilme oder halt auch so Comedy und so, hat man ja bei Dark Knight auf jeden Fall nicht gesehen. Ja. Wobei das bei Superheldenfilmen halt oft der Fall ist. Der Film hat 2 Oscars gewonnen, habe ich mich verschätzt. Der hat also besten Nebendarsteller für Heath Ledger und besten Tonschnitt für Richard King. Hm. Okay, habe ich jetzt immer verwechselt. Aber der hat auch mehrere Sachen nominiert. Er war 1, 2, 3, 4, 5, 6, in 6 weiteren Kategorien nominiert. Also 8 Nominierungen für einen Superheldenfilm. In letzter Zeit sind Superheldenfilme ja sehr stark im Rennen. Ja. Und, vor allem durch das Marvel Cinematic Universe, klar. Vor allem durch das Marvel Cinematic Universe. Und da dieses Jahr der unglaublich großartige, mein Lieblings-Superheldenfilm Guardians of the Galaxy 2 rausgekommen ist, hat James Gunn gesagt, dass der dritte, Guardians of the Galaxy Volume 3, Einleitung sein wird für die nächsten 10 bis 20 Jahre des Marvel Cinematic Universe. Es soll weitergehen? Das habe ich mich auch gefragt. Es soll nach Infinity Wars und weitergehen. Es gab vor ein paar Jahren noch Pläne, dass das Marvel Cinematic Universe mit Marvel Inhumans abgeschlossen wird, als Spielfilm. Der wird ja jetzt als Serie umgesetzt. Ja. Und das 2019. Ja. Und warte mal, jetzt Infinity War. Ja? Infinity War kommt nächstes Jahr raus. Und dann kommt ja noch in Avengers 4. Ja, Avengers 4 kommt auch noch, dann gibt's noch Captain Marvel, der aber vor Avengers 4 und nach Avengers 3 rauskommt, wobei Captain Marvel in den 90ern spielt. Die Frage ist jetzt, inwiefern das eine Bindung dazu haben wird. Das werden wir sehen, ob das wieder so eine blöde Kacke wird wie bei Captain America The First Avenger, oder ob die das diesmal gut umsetzen, wie beispielsweise Wonder Woman. Ja. Ich muss sagen, die Filme, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe, und die dieses Jahr auch, sag ich mal, sehr erfolgreich sind, haben mich alle sehr überzeugt. Zum Beispiel auch, der erfolgreichste Film dieses Jahres bisher, Schön und das Biest. Echt? Das, ja, stimmt. Das ist der erfolgreichste Film dieses Jahres. Ich glaube, der erfolgreichste Film von Emma Watson. Beziehungsweise mit Emma Watson. Und eine weitere Disney-Realverfilmung, nachdem vor ein paar Jahren The Jungle Book rauskommt und in ein paar Jahren König der Löwen rauskommt. Außerdem gab es ja noch Elliot der Drache dazwischen drin, oder da hört sich ja, aber der Film. was ich eigentlich schade finde, aber gut, ich habe den Trailer angeschaut und der hat auch keinen Bock auf weiteres gemacht. Aber Bryce Dallas Howard mit ihrem komischen Standardblick. Ich mochte sie zwar, also ich mochte sie nicht sehr in Jurassic World, ich fand sie aber nicht ganz so schlimm wie andere. Und deswegen, aber ich habe mir von vornherein gedacht, okay, diesen Film werde ich mir vielleicht nicht anschauen, weil er mir einfach nicht zuspricht. Und bei Schön und das Biest war es halt so, Alter, ich will eine richtig gute Realverfilmung sehen von einem Märchen, das ich mochte. Und das haben wir bekommen. Ich habe genau. Schön und das Biest, den Originalfilm, tatsächlich nicht gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, mal gesehen. Aber das ist schon länger her. Aber ist auch gut so, sonst würde man das andauernd, vergleichen. Ich sehe gerade eine Top-Liste von den besten Filmen, den erfolgreichsten Filmen dieses Jahres vom Stand 15. August 2017. Auf Platz 2 ist Fast and Furious 8. Fast and Furious 8, Entschuldigung. Ganz knapp. Für die Reihe habe ich mich noch nie interessiert, deswegen möchte ich jetzt nichts dazu sagen, auch wenn es mich irgendwie stört, dass eine Reihe über 5 Filme produziert bekommt. Ne? Naja. Ja, Und auf Platz 3 ist Ich einfach unverbesserlich 3. Den hast du nicht gesehen, oder? Echt? Der läuft doch noch im Kino. Ja, genau, der ist erst vor kurzem gestartet und ist jetzt auf Platz 3. Ist das die US-amerikanische oder nur die deutsche? Rund um den Erdball, weltweit. Ah, okay. Also Deutschland. Genau, nur Deutschland. Na, okay. Also, hast du nicht gesehen, den Film? Nee, ich einfach unverbesserlich 3 habe ich mir nicht angetan. Aber Er war ehrlich nicht so schlecht, dass man ihn als schlechten Film bezeichnen könnte, aber er war weitaus schlechter als seine Vorgänger. Und halt auch nicht. Vorgänger war gut. Und halt auch nicht. Ja, genau. Auch halt auch nicht gut genug, um ihn auf Platz 3, finde ich, dazu setzen. Das will man machen. Ich meine, wir haben ein Boss-Baby auf Platz 12, ein Die Mumie auf Platz 13 und 50 Shades of Grey auf Platz 14. Oh, Gott. Der Lego Batman Movie kommt erst auf Platz 19. Echt? Oh, das ist so schade. Das ist aber immerhin ist er Lego. Drin in der Liste. Wir haben Split auf Platz 21, der auch nur gute Kritiken bekommen hat, den ich leider nicht gesehen habe. Ja, Split ist aber auch wieder so ein Film, der gefällt jedem, aber ich glaube nicht, dass jeder da gerne ins Kino zu geht. Also ich würde es gerne machen, aber ich bin noch nicht 16. Ich glaube, der war ab 16, oder? Split, ja. Ich glaube ja. Ich bin mir unsicher. Gut, viele Kinogänger verliert man dadurch nicht, wenn man den Film ab 16 macht. Aber kommt auf an, aufs Genre. Natürlich, ein Animationsfilm ab 16 würde keinen Sinn machen, außer man macht sowas wie Sausage Party ab 18. Aber, der war ab 16, glaube ich. Ja, in Deutschland war es ab 16, glaube ich, und in den Staaten R-Rated. Also, der war auch dafür angesehen. Aber zum Beispiel Dark Knight, der ist ja auch ab 16 gewesen. Den haben sich auch keine Kinder angeschaut. Das war alles richtig, richtig gemacht. Ja. Ich habe übrigens vor, heute nur zum Großteil nur über Filme zu reden, jetzt was dieses Filmjahr angeht. Wir haben übrigens, wenn wir dieses Thema quasi abgeschlossen haben, was noch mehr Zeit dieses Podcasts einbezieht, unsere Top 5 und Bot 5 Filme quasi aufgeschrieben, die wir noch später diskutieren möchten. Jetzt gerade möchte ich nur über Filme reden, die ich gesehen habe. Wobei ich natürlich von den Kritiken auch leicht darauf schließen kann. Zum Beispiel Transformers The Last Knights nur einen Platz hinter Logan. Welchen Platz? 10 und 9. Also Transformers 10, Logan 9. Wobei Logan ja auch den Großteil, glaube ich, vom letzten Jahr hat. Ne? Der ist ja nicht dieses Jahr rausgekommen. Doch, der ist dieses Jahr rausgekommen. Ja. Stimmt, Logan ist dieses Jahr. Haben wir schon August. Da war ich auch wieder in Nürnberg. Und da habe ich mir die Kritik dazu angeschaut. Das weiß ich noch ganz genau. Oh, der Film war super. War echt ein guter Film, aber ich weiß nicht, er hat mich nicht so umgehauen, um ehrlich zu sein. Naja, wenn du dir, ich habe mir noch ein paar Videos drüber angeschaut und dann habe ich noch ein bisschen so die Metaphern verstanden, die zum Beispiel, wollen wir spoilern? Ja, können wir ruhig machen. Okay, also eine fette Spoilerwarnung für Logan jetzt. Also als Logan dann Professor X dann begraben hat, da hat halt hat er auf ihn abgeschaut und hat sich aber gleich, da stand eine Frage in seinem Gesicht, nämlich, was soll ich tun? Früher war er halt immer in dem Team, er war in den X-Men, gut, ich habe die X-Men-Folge jetzt nicht ganz so verfolgt, aber er war halt in einem Team und dann hatte er jemand, der ihm gesagt hat, was er machen soll. Denn in gewisser Weise ist er ja ein Tier durch sein Weapon-X-Programm. Und da wusste er halt nicht, was er machen sollte, selber handeln, und dann wurde ihm das mal diktiert und das hat auch funktioniert. Aber jetzt ist sein Mentor, sein großer Mentor, seine Vaterfigur einfach tot und er weiß nicht, was er machen soll. Deswegen läuft er auch zum Auto, schlägt den Spiegel ab. Also er ist wütend, er weiß nicht, was er machen soll. Und dann am Ende beschließt er selbst, Taten zu verrichten, die er selbst bestimmt. Und deswegen ist sein letztes Zitat, das letzte, was Logan sagt im ganzen X-Men-Universum, ist: Don't be what they made you. Also sei nicht das Tier, was sie aus dir gemacht haben. Das ist für mich eine richtig geile Metapher. Meinst du wirklich, Logan hat Professor Charles Xavier als Vaterfigur gesehen? In gewisser Weise. Er ist ja quasi sein Vater, so, ne? Wenn man das mal so biologisch runterbricht. Ja, so wie bei Yondu in Guardians of the Galaxy. Vor allem sein Vater ist ja ganz früh gestorben, hat er, glaube ich, auch selber umgebracht. Okay. Ja, ich bin X-Men. So wie bei Peter. X-Men technisch habe ich jetzt wirklich nur Logan gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe mir noch ein bisschen, ich habe zwar die Filme nicht ganz durchgesehen, aber ich habe auf jeden Fall mehrere Ausschnitte gesehen und habe da ein bisschen bei mir das erklären lassen. Und ich will auf jeden Fall, X-Men steht auf meiner Liste, ich will mir da mehr Filme zu anschauen, weil gerade Wolverine für mich ein sehr interessanter Charakter ist. Aber ja. Das Kinojahr war jetzt zwar nicht so bestückt mit X-Men, aber dafür haben andere Comic-Universen ganz schön zugeschlagen und werden auch noch zuschlagen. Zum Beispiel DC mit Wonder Woman, der großartig war. Ne, wirklich großartig war. Es gibt wenige Filme, bei denen ich aus dem Kino gehe und dann geflasht bin und noch weiter drüber nachdenke. Weil meistens gucke ich mir einen Film an, gucke mir diesen Film halt an. Und danach rede ich ein bisschen drüber, wie ich den Film fand. Weil ich einen Film heute nicht mehr so sehe wie früher. Aber ja. Bei Wonder Woman zum Beispiel war das sehr stark, weil er halt Action gezeigt hat, wie halt eigentlich schon gezeigt werden muss, aber halt auch viel mehr dahinter. Genau. Und vor allem bei Spider-Man zum Beispiel war es so, als ich mir den angeschaut habe, bin ich auch rausgegangen, da bin ich auch schon ein schöner Film. Ich wäre jetzt auch gerne Peter Parker. Ja, genau. Aber wenn du jetzt aus Wonder Woman rausgehst, kannst du ja eigentlich nicht sagen, ich wäre jetzt doch gerne Diana Prince. Also als Kerl. Weil sehr viel, also es gibt ja, bislang gab es doch keine gute Superheldinnenverkörperung, also Verfilmung, wo es eine Protagonistin gab in einem Superheldenfilm. Oh, bei Kick-Ass ist das wieder ein bisschen anders, aber halt wirklich über komplett auf eine Frau gemünzt. Und das hat man bislang noch nicht gehabt. Und das war richtig gut. Und trotzdem hat man diesen Drang verspürt, gute Taten zu verrichten und ein bisschen so auch so agil zu sein. Und das fand ich richtig besonders in diesem Film. Und dazu lässt sich noch sagen, dass man bisher noch keinen guten Film im DC Extended Universe hatte. Das war traurig. Hier Man of Steel zum Beispiel fand ich generell am Anfang sehr, sehr interessant, wo die dann gesagt haben, wo man halt wirklich auch gesehen hat, was das für was für eine Qual das auch ist, ein Superheld zu sein. Weil diese ganzen Fähigkeiten musst du ja für dich behalten, sonst weißt du, ja, wenn du die heutige politische Lage siehst, glaub nicht, dass da jeder still bleiben wird. Ja, stimmt. Deswegen auch ganz interessant. Aber dann haben die am Ende das verkackt mit diesen blöden, ich fand diese eine Frau von General Zod, die fand ich ein bisschen lächerlich. Die andauernd gesagt hat, ja, ein schöner Tod wäre deine Belohnung oder so. Ja. Das kam zweimal in diesem Film vor. Ich habe beide Mal gedacht, Alter, komm schon, bitte, halt die Fresse. Auch als dieser Major das gesagt hat. Alter, ich weiß komm. Nicht, irgendwie, ich fand den Film so doof irgendwie. Der hat mich richtig gelangweilt beim Angucken. Ich habe keine richtige Bindung zu Superman gespürt, obwohl zwanghaft versucht wurde, eine zu kreieren, eine Bindung, wegen seiner Vorgeschichte unter anderem. Und das, um zu zeigen, dass er halt Mensch ist und so, aber es hat bei mir einfach nicht funktioniert. Und dann gab es Batman wie Superman. Hab ich im Kino gesehen, fand ich erst nicht schlecht, wegen Jesse Eisenberg. Ich bin Fan von Jesse Eisenberg, ich mochte seine schauspielerische Leistung. Und Ben Affleck war natürlich auch gut. Ja? Ja. Henry Cavill, keine Ahnung. Ich irgendwie finde, hinter Superman als Rolle, als schauspielerische Rolle, steckt noch weniger als hinter Batman. Obwohl ich schon immer gesagt habe, Batman zu spielen ist nichts Schweres. Da lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, ja, ich weiß. Aber Alter, du musst ja, ich glaube, ich kaufe dir einfach zu Weihnachten mal Batman und Robin. Dann weißt du, wie ein schlechter Batman spielt. Was ist George Clooney da? Das war George Clooney in Batman Robin. Und in Batman Forever war es Val Kilmer. Also, und dann hatten wir noch Suicide Squad im DC Extended Universe, den ich leider nicht geguckt habe, aber der sehr schlecht gewesen sein soll. Sehr schlecht gewesen sein soll. Außer den Joker. Joker soll ganz also gut gewesen sein. Ja, diese 5 Minuten, wo er drin war, sollen gut gewesen sein. Also kommt drauf an, wenn man darauf steht, wenn man sagt, Heath Ledger war besser, dann sollte man sich den Film wahrscheinlich nicht antun. Ja. Mit einfach mal eine neue Interpretation des Jokers haben, die ein bisschen verrückter ist, die vielleicht auch ein bisschen brutaler ist, die richtig geisteskrank ist, dann sollte man sich die anschauen. Weil viele haben mir gesagt, dass sie den Joker einfach gefeiert haben. Obwohl viele Kritiker meinten, ja, das passt aber nicht. Obwohl es halt nicht Jared Leto war, der Hauptkritikpunkt war an diesem Film. Viele der weiblichen Zuschauer waren ja besonders Fan von Harley Quinn. Obwohl halt Harley Quinn jetzt nicht unbedingt die, das Idol ist, was man einer weiblichen Superhelden-Zuschauerin, Kinogängerin auf die Leinwand zaubern sollte, sondern halt eher Wonder Woman, die halt dann aber später kam und halt nicht so cool ist wie Harley Quinn. Aber komm, zum Beispiel Deadpool mögen ja auch viel. Ich fand, dass Ryan Reynolds Deadpool ziemlich gut gespielt hat. Gut, im Film, darüber möchte ich jetzt erstmal nicht reden, aber. Machst du ihn nicht? Also, ich fand Deadpool war an vielen Stellen richtig scheiße. Wirklich, ich hab mir diesen Film angeschaut, dachte mir, geil, Ryan Reynolds spielt Deadpool ist geil. Und dann sehe ich diesen komischen Francis, der einfach nur nervt. Ich spüre keinen Schmerz. Wir sind im Jahr 1983. Ich bin ein Terminator. Das hat mir so gefehlt. Alter, das hat mich so genervt, dieser Typ. Und dann hat er so kurz gelächelt, wie als hätte er gerade einen KFC Großeinkauf gehabt. Und dieser Typ. Boah, und es gibt angeblich noch Kritiker, die gerade diesen Bösewichten hervorgehoben haben, wo ich mir denke, nein. Ich fand ihn halt Schaut ihr einmal Batman Begins an. Der hat einen sehr soliden Antagonisten, nämlich Ra's al Ghul. Und wenn man nicht mal auf diesen Standard rankommt, dann sollte man nicht sagen, dass das ein guter Superheldenfilm war. Ganz ehrlich. Also ich fand, Deadpool hätte man viel mehr machen können. Deswegen freue ich mich ja auf den zweiten Teil, wenn sie da mehr machen. Zum Beispiel, wenn sie mal richtig abgefuckte Scheiße machen. Beispielsweise, nehmen wir mal Guardians of the Galaxy. Ich fand den ersten auch nicht ganz so gut wie den zweiten. Obwohl viele, obwohl die Kritiker und Fans meinten, ja, der zweite ist einfach das Gleiche, nur noch viel besser und alles. Aber der erste sollte so ein Standalone sein. Wo ich mir denke, nein, im ersten haben die so viele Fehler gemacht, die mich so richtig angekotzt haben, als ich ihn gesehen habe. Haben mir gleich gesehen, okay, das wurde nach Schema F gekreiert. Nämlich mit dem Antagonisten wieder. Das hat mich so gelangweilt, wirklich. Ich will, dass die Galaxie übernehmen und alles vernichten. Warum? Warum nicht? Okay. So hat sich das angefühlt. Und bei dem anderen Film war es halt, wenn du es mal ganz objektiv betrachtest, war es ähnlich. Er möchte einfach das Universum neu kreieren. Aber da hat man noch so eine ganze Hintergrundgeschichte und man hat diese Figur generell interessant. Da hat man sich ja mehr auf den Charakter fokussiert und nicht auf seinen Plan. Und der Plan fand ich in diesem Film auch gut, dass sie ihn das nicht direkt gezeigt haben, dass sie nur, dass es so eine Illusion war, die nicht jeder kannte. Heißt, man konnte es nicht begreifen ganz, aber die Charaktere haben es begriffen. Man hat es einfach nicht gezeigt. Das fand ich richtig gut. Hm. Nee, aber bei Guardians of the Galaxy 2 war das ja auch noch so ein bisschen mit Hintergrund, weil er ja fand, dass, so wie der Bösewicht eigentlich, dass er das Gute tut, ne? Und die Menschheit halt erlöst. In dem Sinne. Genau. Wenn man jetzt aber. Wenn man jetzt aber vom Filmjahr 2017 spricht, können wir ja nicht nur von Filmen sprechen, die draußen waren, sondern wir haben ja August und dann kommt ja noch was auf uns zu. Genau. Und auf was sind wir gespannt? Wollen wir sagen, worauf wir, also wo ich, also jeweils, worauf wir am meisten gespannt sind? Sagen wir mal, welche Filme würdest du dir jetzt noch anschauen? Wenn ich mir anschauen könnte, würde ich mir sofort Blade Runner anschauen, wenn er rauskommt. Hm. Blade Runner 2049. Weil dieser Film sieht einfach in den Trailern schon richtig geil aus. Ja, stimmt. Und es ist Denis Villeneuve. Der hat mich schon bei Arrival umgehauen. Und ich will mir unbedingt seine letzten Filme auch anschauen. Hier Prisoners mit Hugh Jackman und Jack Gyllenhaal. Und was hat er noch gemacht? Sicario hat er, glaube ich, noch gemacht. Und irgendwas noch. Es ist aber ja nicht nur Denis Villeneuve, sondern wir haben auch noch einen Ryan Gosling, den ich in La La Land sehr mochte. Ja. Der sowieso, finde ich, ein toller Typ ist. Toll Schauspieler. Fand ich auch. In La La Land war es gut, ja. Wir haben noch einen Jared Leto in der Nebenrolle. Wir haben, wie hieß er? Dave Bautista ist in der Nebenrolle. Genau. Und wir haben natürlich einen Harrison Ford. Aber bei Harrison Ford hatte ich auch schon bei Star Wars Episode 7 so den Nebengeschmack, dass so ein Typ in der Rente ist, der halt nochmal so zu einem Dreh hinhumpelt, damit er nicht den ganzen Tag zu Hause rumsitzt, in seinem Schaukelstuhl und Bücher liest. Du weißt schon, dass Harrison Ford jedes Jahr mindestens einen Film macht? Ja, genau aus dem Grund. Weißt du, dass ein Film so um die so ein halbes Jahr Drehzeit normalerweise hat? Also du weißt schon, dass er dann... Ja, wir. Ja, und schau dir mal, unser Film hat 8 Minuten gedauert jetzt. Wir haben ein halbes Jahr gebraucht ungefähr. Und jetzt rechne das mal, diese 8 mal 10. Also so ein 80-Minuten-Film, so ein ganz relativ kurzer. Dann kommst du auf, sagen wir mal, 5 Jahre Drehzeit. Ja. Immer noch weniger als beim Boyhood. Ja, stimmt. Aber Harrison Ford, also wir haben jetzt nur diese Filme halt gesehen, beziehungsweise wir werden diese Filme auch nur sehen. Aber wenn du dir zum Beispiel den ersten Blade Runner anschaust, kannst du auch dir denken, oh, dem ist eigentlich langweilig und der spielt die Rolle nur, weil er dafür Geld kriegt. Aber nein, das ist die Figur, die er halt verkörpert. Mhm. Und zum Beispiel hier, also das ist einfach, man kann auch nicht einfach sagen, okay, Harrison Ford, der soll jetzt einfach mal, keine Ahnung, in Magic Mike XL mitspielen. XL2. Genau. Und das ist nicht seine Rolle. Man könnte auch nicht sagen, Morgan Freeman, keine Ahnung, spiel mal Donald Trump, genau, spiel mal Donald Trump. Morgan Freeman. Washington, okay. oder als würde man sagen, Christoph Waltz soll jetzt Martin Luther King spielen. Hm. Oder Lawrence Fishburne. aber ja, das ist halt nicht seine Rolle. Aber zum Beispiel Chris Pratt, der ist momentan auch sehr agil. Hm. Für den passt es zum Beispiel auch, solche lustigen Charaktere zu spielen und ernste. Wobei ich sage, dass ich noch gar keinen ernsten Film von ihm gesehen habe. Ja. So ein Jurassic World war nicht so sehr gut. Die Sache bei Blade Runner 2049 ist, ich mochte den ersten Film zwar, ich fand, er war sehr dialogstark Aber ich habe irgendwie manchmal das Problem, wenn ich mir Filme zu Hause anschaue, dass ich alleine so die Lust drauf verliere. Und das ist bei Blade Runner, besonders bei Blade Runner, halt so unglaublich fatal. Wenn man keine Lust auf diesen Film hat, dann sollte man ihn sich nicht anschauen. Ich habe in letzter Zeit ultra Lust, ihn zu sehen, aber keine Zeit. Ja. Aber also werde mir bei Gelegenheit auch Blade Runner 2049 anschauen. Weil die Trailer mich halt übel packen. Also das sind halt so wieder so Sachen, wo ich mir denke, das Cover sieht gut aus, ne? Also der Trailer. Hm. Aber man darf sich vom Trailer nicht täuschen lassen, so wie bei Suicide Squad. Das ist jetzt gut, ja. dieses Jahr. Und außerdem noch immer noch starke Superheldenfilme. Thor, Ragnarök und Justice League. Genau, und Justice League, genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Auf Justice League freue ich mich auch übelst, weil dieser Film halt nochmal alle geilen Superhelden von DC zusammenpackt und einen Film tut. Und ich sehr gespannt auch darauf bin, ob Green Lantern vorkommt oder nicht. Das ist nämlich das eine, was Warner diesmal nicht verrät, hoffe ich, wie bei Doomsday, wo jeder wusste, okay, Superman wird sterben. Und das ist für mich sehr wichtig, dass die da diesen Film auch nicht verhauen. Sterben in Anführungszeichen. Ja, trotzdem, man kennt die Story, also als Comic-Fan kennt man die Storyline The Death of Superman und dann wird halt von Doomsday getötet und der ist der einzige Superman da, also das war der erste, der Superman getötet hat. Und ich will zwar nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war so. Und danach ist er auch wieder auferstanden, hat aber auf einmal lange Haare. Wurde Henry Cavill schon bestätigt für den Cast von Justice League? Ja, da gab es auch einmal diese Problematik, da wo er hat nämlich nach Justice League bei Mission Impossible 6 oder so mitgespielt und spielt er Antagonisten dort und dort muss er halt einen Schnurrbart haben und er hat einen Vertrag mit Sony, glaube ich, dass er diesen Schnurrbart für so eine lange Zeit nicht abrasieren darf. Und deswegen gab es nach Shootings von Justice League und da durfte er dann diesen Bart nicht abrasieren und musste Superman mit dem Bart spielen und dann musste er ganz teuer mit CGI rausgekiet werden. Ah, ungünstig. Ja, also das verrät zwar schon, dass Superman wieder kurz zurückkommt, aber komm, das wusste jeder. Das hätte ja sowieso niemanden gewundert. Den Superhelden aus dem DC-Universum im zweiten Film des DC Extended Universe sterben zu lassen, im zweiten Film, wo er vorkommt, das wäre ja irgendwie ein bisschen doof. Es wäre total doof, dass sie es überhaupt so früh gemacht haben. Man hätte Sven noch ein bisschen cooler aufbringen müssen, dass man sich auf diesen Aspekt fokussiert, dass Superman bald stirbt. Das hätte man cool machen können, sowas wie bei All-Star Superman. Aber einfach, die haben irgendwie drei Comics oder so fusioniert in diesem Film. Einmal Dark Knight Returns, der richtig starke Comic. Dann halt, Death of Superman. Und irgendwas noch. Auch irgendeine Storyline, weiß ich gerade nicht. Aber jedenfalls haben die mehrere Comics da fusioniert. Und das war, irgendwann konntest du dir schon erschließen, was als nächstes kommt. Okay, Doomsday kommt, gleicher Stich da. Und Thor Ragnarok möchtest du dir auch anschauen? Also ich fand den ersten Trailer schon ein bisschen aggressiv in dem Sinne, weil er mich an Guardians of the Galaxy erinnert hat, aber so ein bisschen gedrungen. Genau. Was ein Hund, Leute. Das hat mich ein bisschen wir machen nochmal Guardians, aber jetzt mit Thor. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Aber danach habe ich die Trailer gesehen und die haben echt Bock auf mehr gemacht, weil ich da Bruce Banner gesehen habe, also Hulk. Und dieser Film, finde ich, macht auch richtig Bock. Ich glaube, das kann so ein schöner Film werden, wo man sich zurücklehnt und einfach nur genießt, was man sieht. Mhm. Und das ist ganz klassisches Popcorn-Kino. Aber wenn wir Glück haben, wird es ähnlich wie bei Guardians, dass sie da noch ein bisschen Hintergrund-Backstory was noch einbauen. Und deswegen freue ich mich auf den Film. Außerdem muss ich diesen Film sehen, damit ich dann Infinity War sehen kann. Geht mir ähnlich. Dann müsste ich, nach dem Schema, müsste ich dann aber auch Black Panther sehen und darauf habe ich keinen Bock. Auf Black Panther habe ich eigentlich auch keinen Bock, aber ich habe das Gefühl, dass dort hier, wie heißt er? Nomad vorkommt. Also Steve Rogers. Steve Rogers als Nomad. Das habe ich nämlich das Gefühl, weil man die am Ende ja auch da in diesem Land gesehen hat. Also Black Panther könnte cool werden, aber dazu muss ich erst noch einen Trailer überzeugen. Aber ich glaube, ich sollte dem Film mal eine Chance geben. Am Ende kann ich ja immer noch sagen, dass das schlecht war. Nur irgendwie fand ich ein bisschen doof, dass sie bei der Machart habe ich gleich im Trailer einen Achsensprung gesehen. Ich weiß nicht, ob das extra gemacht wurde und ob das ein Stilmittel ist, aber das kann ich mir beim Superheldenfilm eigentlich nicht vorstellen. Oder es war einfach ein richtig krasser technischer Fehler. Und die CGI, die man da im Trailer gesehen hat, also ich schätze mal, dass es CGI war, die sah auch richtig billig auch, glaube ich, keinen Bock drauf gehabt, mir so einen Film anzuschauen mit richtig blöder CGI. Aber kann ja sein, dass es einfach nur so ein Fehltrailer war und dass einfach noch einer rauskommt. Viele mochten ihn ja auch. Den Trailer? Ja. Okay, also mich hat er nicht umgehauen. Aber da kommt er eh erst nächstes Jahr raus. Ja, bin mal gespannt, was da auch noch auf uns zukommt. Und ich glaube, der letzte Film, den wir uns dieses Jahr anschauen wollen würden... Da wird der gleiche sein. Nein. Was, echt nicht? Welcher wäre der letzte Film, den wir uns dieses Jahr anschauen wollen würden? Star Wars? Richtig, Star Wars Episode 8. Eigentlich der Film, auf den ich am meisten gespannt bin, so wie jeder andere auch auf diesem Planeten, habe ich das Gefühl. Ich freue mich auch immer, es war letztes Jahr genauso. Es waren Sommerferien irgendwie gerade wieder Schule hat wieder angefangen. Und ich habe mir so, Alter, jetzt wäre voll geil, wenn man jetzt Winter hätte und Star Wars Rock One sehen könnte. Ja, genau. Da habe ich auch richtig drauf gefreut. Und dann so hart enttäuscht. Nein. Du wurdest enttäuscht, habe ich. Ja, aber. Es liegt wahrscheinlich daran, dass es nicht dein Genre ist. Aber bei Star Wars 8 freue ich mich schon übelst drauf. Ich glaube, wir sollten doch mal einen Marathon machen davor, bevor wir den sehen. Alle 7. Na, das ist zu viel. Alle 4. Sagen, mal schauen. Ich würde sagen 3 bis 4. Warte mal ganz kurz. Kurz stoppen. Jo. Okay, wir waren bei Episode 8. Bei Episode 8, genau. Genau, ich bin gespannt, weil Episode 7 hat mir sehr gefallen, unter anderem aber auch wegen Han Solo. Ich habe ja vorhin Harrison Ford kritisiert, aber ich fand, Han Solo war auch mega gut geschrieben. Ja. Und jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wie man vor allen Dingen auch mit Carrie Fisher umgeht. Carrie Fisher wird da drin, aber noch präsent sein. Und die Frage ist, wie sie das Ende machen. Sie hat ihre kompletten Szene schon abgedreht, ne? Ich kann mir halt so vorstellen, dass sie vielleicht sagen, okay, wir lassen Carrie Fisher dann CGI dort einfügen, dass sie, keine Ahnung, in ein Raumschiff geht oder so, wenn sie zurück auf die Rebel-Basis fährt. Und dass sie auf einmal in diesem Kampf am Ende stirbt. Das könnte ich mir vorstellen, weil das einfach so das Schnellste wäre, was man machen könnte. Oder? Als wäre dann, glaube ich, erst in Episode 9. Ich glaube, ich habe gehört, ihre Szene für Episode 8 hat sie abgedreht. Ja, aber die wollten ja nochmal Episode 8 ein bisschen ändern, weil Carrie Fisher ja nicht mehr mit sein kann. Entweder sagen die sowas wie bei Herr der Ringe, obwohl ich sag's dir nicht, aber oder sie lassen sie halt dann sterben. Und das wäre halt, glaube ich, das Logischste, weil sie halt, weil Prinzessin Leia generell schon ultra alt ist und ich glaube, die wollen auch so ein bisschen, die wollen was Neues, die wollen die alten Charaktere dann auch rausnehmen, damit es nicht immer heißt, oh, die machen nur dasselbe. Und das finde ich auch richtig. Deswegen freue ich mich auch schon auf den Episode 8 und Episode 9, weil die, weil beide von Rian Johnson geschrieben wurden, glaube ich. Episode 8 Episode von Rian Johnson. Episode 9 auch? Ich glaube, also Episode 9 weiß ich auf jeden Fall, dass er von Rian Johnson geschrieben wurde. Aber nicht inszeniert. Nicht inszeniert. Inszeniert wird er von Colin Trevorrow oder Trevorrow. Oder Trevorrow, keine Ahnung, wie man den Typen ausspricht. Aber der hat auch Jurassic World gemacht und es gibt zwar viele Leute und Fans, die auch sagen, Jurassic World hat mir nicht gefallen. Aber ich muss sagen, er hat Spaß gemacht. Er war zwar nicht irgendwie ganz groß philosophisch oder hat diesen Ansporn, den auch Jurassic Park hatte, also kein zweiter Jurassic Park, aber er hat schon Spaß gemacht. Und bei Star Wars hoffe ich halt, dass sie da mehr rausholen als bei Jurassic World. Und das haben die bei Episode 7 schon bewiesen, dass sie es können, mit J.J. Abrams. Und ich glaube, jetzt kann auch nur noch Gutes folgen. Ich finde dieses Feeling hinter dieser neuen Trilogie besonders auch sehr stark, weil man jetzt wirklich das Gefühl hat, anders als bei der Prequel-Trilogie, dass Star Wars-Fans Star Wars für Star Wars-Fans machen. Dance-Fans. Genau, Fans. Ja. Besonders auch es fühlt sich nicht direkt an wie ein Star Wars-Film, in dem Sinne, dass man, man hat jetzt Han Solo drin, deswegen kann man nicht sagen, dass es ein Fanfilm ist. Aber in gewisser Weise merkt man, okay, das ist nicht von George Lucas. Das ist, was in Episode 1 bis 3 betrachtet ganz gut ist. Mhm. Aber man merkt schon, dass es das ein bisschen an die heutige Zeit angepasst ist. Aber es hat auch nicht gepasst, hat man da so ein Feeling dran gemacht, was man bei Episode 1 bis 3 hatte. Das hat nichts gepasst. Deswegen fand ich schon gut, dass sie sich das getraut haben. Aber die haben auch nicht zu viel gemacht. Das fand ich gut. Und es sind so viele Fragen offen, die richtig interessant sind. Nicht so wie bei anderen Filmen. Zum Beispiel, keine Ahnung, bei Transformers 5, wo ich mir den Trailer angeschaut dachte, eigentlich will ich gar nicht wissen, ob das damals wirklich Transformers waren, die dort gekämpft hatten. Eigentlich interessiert mich das null. Na gut. Ich will jetzt mal sagen, wir sind damit jetzt fertig. Und bei meinem letzten Podcast hatte ich ja die Rubrik Lieblings-Hass und da hatte ich mit Marc und Tillmann unsere Lieblings- und Hass-Todesvorstellungen besprochen. Okay. Ich habe mich letztens mit einem Podcast von der Filmfabrik befasst und die haben da über ihre Hassfilme geredet. Und ich habe mir gedacht, mit Felix wäre es eigentlich ganz schön, mal eine Auflistung zu haben mit mehreren Filmen. Deswegen habe ich jetzt eine Top 5 und eine Bot 5, so wie ich das ja vorhin schon erklärt habe. Und wir werden das nacheinander abwechselnd abarbeiten, würde ich sagen, und so ein bisschen drüber reden. Und ich würde sagen, ich fange mal an mit meiner Bot 5-Liste. Ja, mit Nummer 5. Warte. Ich wollte auch einmal erwähnen, dass heute der zweite Teil rausgekommen ist von die meistgasten Filme. Und weißt du, was da auf dem Thumbnail war? Deadpool. Ja. Ja. Oh, muss ich mir noch anhören. So, dann fang an. Ich fange an mit Platz 5. Zu meinem Bot 5 muss ich noch mal kurz sagen, ich habe nicht. Erst Bot 5? Okay. Erst Bot 5. Ne? Dann ja. Top 5. Ich habe nicht viele schlechte Filme in meinem Leben gesehen. Das ist mir vorhin mal aufgefallen, als ich diese Liste schreiben wollte. Das heißt, bei den meisten Filmen, die ich jetzt auf meiner Bot 5-Liste habe, hasse ich die nicht. Ich mag sie nur nicht. Ich mag sie alle nur nicht. Und meistens ist halt vielleicht auch so, dass viele Leute den Film mochten und ich halt nicht. Ja. Wodurch das nochmal hervorgehoben wird. Und das ist zum Beispiel bei meinem Platz 5 so, das ist nämlich Rogue One, A Star Wars Story. Oh, okay. Er war jetzt nicht so abgrundtief schlecht, dass ich ihn wirklich überhaupt gar nicht mochte. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, das war nicht mein Genre. Und deswegen hat er mir halt, ich bin da rausgegangen und habe mir gedacht, ich war ein bisschen enttäuscht, ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Aber ja, das ist dann die Sache, halt, wenn du denkst, okay, ich möchte diesen Star Wars Film gehen, weil er genau. Ganz groß dran stand, Rogue One ist Star Wars Story, dann musst du dir im Vornherein klar sein, nein, das ist Rogue One, das ist nicht Star Wars, das würde genau. Stehen Star Wars Rogue One, aber nein, steht Rogue One as Star Wars Story und das musst du unterscheiden können. Und natürlich, ich kann verstehen, wenn du dir sagst, nee, ja, es war für mich zu wenig Star Wars, aber naja, wenn man eher so auf die Jedi und Sith steht, dann muss dann man sich die Prequel-Trilogie angucken. Ist halt echt so. Das ist halt echt alles mit Kämpfen von Jedi gegen Sith eingebaut. Ja. Eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Deswegen bin ich eigentlich auch immer noch Fan von der Prequel-Trilogie. Und deswegen bin ich aber auch sehr gespannt auf die Fortsetzung der Anthology-Reihe, dem Han Solo-Film, der nächstes Jahr kommt, und besonders auch dem Obi-Wan-Film, der letztens angekündigt wurde. Ich habe einfach nur Angst, dass sie sowas von expandieren, wie beispielsweise Sony, wo die einfach einen Venom-Film rausbringen. Einen Venom-Film. Ich denke mir so, komm schon, das ist ein Antagonist aus dem Spider-Man-Universum. Wie will man da einen guten Film drüber machen? Gut, die könnten zum Beispiel sagen, okay, wir machen was Neues, wir machen jetzt einfach nicht den gutherzigen Protagonisten in den Vordergrund, was momentan ja auch ein bisschen ausstirbt durch Sachen wie Guardians of the Galaxy oder zum Beispiel Batman ist ja auch mittlerweile kein richtiger Held mehr, sondern eher Anti-Held oder Deadpool halt. Und jetzt wollen die das ganz krass machen, nämlich mit Bösewichten in der Hauptrolle. Und das haben die bei Suicide Squad schon gemacht, nur da ist wieder was anderes, dass es halt wirklich so eine Taskforce ist, die Gutes tun soll, aber eigentlich nicht gut ist, was eigentlich für sehr interessant ist. Aber so ein Antagonist ist eigentlich nur dafür da, dass er den Superhelden sozusagen ergänzt. Und das kann ich mir momentan nicht gut als Film vorstellen, außer man macht so ein Mystery-Ding draus. Aber ich finde, man sollte das nicht so beleuchten. Ich finde, dann wirken die uninteressant. Zum Beispiel, wenn es jetzt noch einen Film über Heath Ledgers Joker geben würde, dann wäre das langweilig, weil man diese Figur einfach sowas von erklärt bekommen hätte und nicht mal sich selber denken könnte, oh, wie ist denn das passiert mit seinen Narben und warum ist er so verrückt? Das ist doch total interessant. Dann wird einfach diese Neugierde dir weggenommen. Und das hat auch wirklich Angst. Deswegen werde ich mir diesen Venom-Film ich werde mir wahrscheinlich anschauen, aber ich habe immer noch Bedenken, dass das schlecht wird. Ich sollte mir vorher vielleicht erstmal die Spider-Man-Filme anschauen. So, und jetzt. Ja, das war eine gute Idee. Dein fünfter Platz. Okay, du hast schon mit einem guten Klassiker angefangen, deswegen mache ich das auch mal. Marvel's The Avengers. Oh, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Die Avengers fandest du wirklich, also. Denn Hauptproblem war da nochmal, erwähne nochmal. Hey, es hat mich einfach ultra gestört, dass dieser Film wirklich gedrungen versucht hat, diese blöden Helden zusammenzuführen und dass sie einfach jegliche rechtliche Probleme oder irgendwas, was man in der echten Welt wirklich für Probleme hätte, einfach ausgeblendet haben. Hm. Okay, wir stellen ein Team zusammen von echten Menschen. Von Superhelden. Okay. Dürfen wir darüber auch was entscheiden? Nein. Iron Man 2, kommt einfach mal jemand von S.H.I.E.L.D. hin. Du bleibst jetzt hier. Tony Stark. Nö. Okay. Du bleibst trotzdem hier, weil ich hier bleibe. Und denke mir so, Alter, komm schon. das kann er mir nicht sagen. Dann würde da so jemand eine Strafanzeige anstellen oder so und sagen, ich habe keinen Bock auf die Leute von S.H.I.E.L.D. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tony Stark da eine echte Welt, wenn es es geben würde, wenn man sagt, okay, ich glaube auch nicht. Entweder würde die Polizei kontaktieren oder irgendwas machen, außer mit seinem ganzen Geld. Er könnte mit seinem Iron-Man-Suit einfach das ganze S.H.I.E.L.D. übernehmen. Und das war halt so richtig krass, dass sie einfach alle willkürlich zusammengerufen haben und auf einmal alle auch gesagt haben, ja, mache ich. So aus dem Nix. Ich und denke, am Ende natürlich als perfektes Team funktioniert haben. Tausend Leute gestorben sind, richtige Menschen. Und dann ist dieses blöde Monster in ins Hochhaus gestürzt und die haben sich gefreut, weil das Monster tot ist. Ja, aber nicht nur das Monster ist. Hm? Und die ganzen Leute, die da drin waren, sind auch tot. Ja. Anstatt einfach das zu evakuieren oder irgendwas zu machen, anstatt... Ach, ich denke, diese Probleme hat Civil War sehr stark aufgegriffen. Weil, das fand ich dann wieder gut. Genau, weil der Start dann dazu kam, dass die Avengers nochmal aufgesplittert hat und wirklich auch diese Folgen, die Kämpfe von den Avengers haben, nochmal gerade bei Tony Stark konfrontiert wurde. Ja, vor allem Tony Stark, finde ich, haben die richtig gut mittlerweile eine gute Evolution von Tony Stark in dem Sinne, weil der einfach immer interessanter wird. Am Anfang war dieser lästige Playboy halt. Er war der Comic Relief. Genau, er war der Comic Relief. Und jetzt mittlerweile wird er zu einer echt ernsten Person. Ja, das finde ich auch so stark. Deswegen, in Civil War war er richtig ernst. Er hat auch einmal rumgeschrien, als würde er richtig argumentieren. Also er hat richtig argumentiert mit Captain America. Das war echt gut. Und so. Das ist eine Sache, die ich am Marvel Cinematic Universe schätze. Ich mache mal weiter mit meinem Platz 4. Den hast du, glaube ich, nicht gesehen. Das ist The Green Hornet. Über den habe ich vorhin erst geredet. Das ist halt so ein Film. Ich bin vor meinen Filmschrank durchgegangen und habe überlegt, welchen nehme ich denn. Dann ist mir Green Hornet ins Auge gestochen und mir... Die grüne Hornet ins Auge gestochen. Ist mir aufgefallen, dass der Film mir keinen Spaß gemacht hat. Und ich weiß nicht genau, was ich an diesem Film kritisieren soll. Wir haben tolle Schauspieler. Wir haben Seth Rogen, wir haben Cameron Diaz und Christoph Waltz. Und es passiert, glaube ich, auf einer Radioshow aus den 80ern oder so. Und das heißt, die Story besteht schon. Es wurde nicht extra für den Film geschrieben. Und es war halt auch nicht so schlecht. Aber es macht mir einfach, dieser Film hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und du kennst mein Kriterium, wenn ein Film mich unterhält, wenn ich in diesem Kino sitze und Spaß habe, dann ist ein Film für mich gut. Und das war Green Hornet leider nicht. Viel mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Hast du wahrscheinlich auch nicht, weil du den Film ja nicht kennst. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe nur schlechte Kritik davon gehört. Und über IMDb ist halt meistens so, okay, wenn er schlechte Kritik hat, dann gefällt er mir meistens auch nicht. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Ausnahmen. Beispielsweise bei Deadpool hat er gute Bewertung, gefällt mir nicht. Oder Avengers hat 8,1 oder 8,0. Mag ich überhaupt nicht. Kann ich null nachvollziehen. Ich kann es verstehen, dass die Leute das feiern, aber ich kann nicht verstehen, wie ein ernstzunehmender Kritiker sagen kann, dass Avengers einer der besten Filme des Marvel Cinematic Universe ist. Das hat nie im Leben, er kommt nie an einen Star Wars Rogue One ran, finde ich. Oder an einen Star Wars Episode 7. Deswegen, das kann ich nicht verstehen. Aber naja, das ist anders. Aber zum Beispiel bei Hot Shots, 6,6 auf IMDb der erste. Ich will gar nicht wissen, wie viel der zweite hat. Das ist einer meiner Lieblings-Parodiefilme. Das ist ein richtig geiler Film. Aber war sehr lustig, ja. Er war, glaube ich, der lustigste Film, den ich je gesehen habe. Der erste zumindest. Der zweite war auch noch gut, aber der erste war richtig, boah. Deswegen freue ich mich mehr, mit dir nochmal die nackte Kanone zu sehen. Das wird auch richtig lustig sein. Das schenke ich dir wahrscheinlich irgendwann. Dein Platz 4. Okay. Mein Platz 4. Ich habe dort, also ich habe jetzt nicht wirklich, soll ich eine Rangliste machen oder einfach nur 4 Filme aufschreiben, die ich nicht habe? Ich habe eine Rangliste gemacht. Okay, dann lasse ich mal meinen Top 1 da. Okay, dann mache ich jetzt weiter mit einem Mann namens Ove. Das war ein französischer Film? Kein französischer, das war ein... Das ist ein, ist nicht tot. das ist ein, warte kurz, das ist ein schwedischer Comedy-Film, Comedy-Drama ungefähr. Und da geht es halt darum, dass dieser Mann, der Ove heißt übrigens, dass der in einem Wohnviertel wohnt, in dem er halt schon bekannt ist als der grimmige Ove. Und seine Frau ist vor einem Jahr, glaube ich, gestorben, oder vor ein paar Monaten, ist nicht so lange her. Und er hält es einfach nicht mehr aus. Er hat die Freude am Leben verloren und war auch schon ein bisschen früher und ist halt nur noch grimmig. Er hat auch sehr viele Probleme, mit denen er konfrontiert wird, nämlich aus seiner Vergangenheit. Der hat nämlich, ist in gewisser Weise dafür verantwortlich, er fühlt sich zumindest verantwortlich dafür, dass sein Kind ums Leben gekommen ist und dass seine Frau im Rollstuhl saß. Aber er hat halt, deswegen hat er versucht, sich halt die ganze Zeit umzubringen im Film über. Er hat sich irgendwie 8-mal versucht, ums Leben zu kommen. Unter anderem 4-mal hat er sich versucht zu erhängen. Wo ich mir denke, Alter, komm schon, so schwer ist das nicht. So schwer ist es nicht, sich umzubringen. Dann fällt man auf eine Brücke und stürzt sich runter. Oder man nimmt einen Stein, bindet sich um den Fuß und fällt ins Wasser. Oder man geht aufs Hochhalt und fällt runter. Irgendwelche einfachen Sachen gibt es. Nein, was macht der? Der setzt sich ins Auto, macht den, schraubt alles um, dass sein Abgas in das Auto reinkommt. Und denke so, Alter, komm schon. Da muss nur einmal jemand klopfen und sieht das und schlägt die Fensterscheibe ein. Und dieser Strick ist auch einmal gerissen, als er sich umbringen wollte mit dem Strick. Denke mir, Alter, komm schon. Hat sehr gute Bewertung bekommen, der Film. Der hat echt gute Bewertung bekommen. Warum hast du ihn gesehen? Den hat mir mein Vater geschenkt. Ach so. Irgendwie auch so, warum schenkt mir mein Vater einen Film, wo sich jemand andauernd umbringt? Das tut mir jetzt leid, Papa, aber der Film mochte ich in dem Sinne nicht, weil er mich einfach, weil er einfach ultra unlogisch war. Und er alles so dargestellt hat, als wäre es, so richtig primitiv halt. Okay, ich bringe dich jetzt mal um, ne? Du wartest doch auf mich, ne? So ein bisschen lustig war es halt, aber ich musste in diesem Film einmal lachen vielleicht. Oder zweimal. Ist es eigentlich eine Komödie-Film? Es ist eine Komödie, sagen wir. Also eine Dramakomödie. Und ich weiß nicht, irgendwie, dieser Film war einfach nur komisch. Und er hat auch nie erläutert, warum dieser Typ so grimmig ist. Einfach nur gesagt, ja, seine Frau ist gestorben und früher war war so ein Kerl, der halt einfach ultra schüchtern war. Nur dieser Film hat einfach so viele Lücken übrig lassen, aber nicht solche Sachen, wo ich denke, ja, das würde ich gerne wissen, sondern ich sage, Alter, das muss ich wissen. Ich kann mir das nicht erklären. Das muss man einfach als Zuschauer wissen. Warum ist der jetzt auf einmal so grimmig? Nein, das weiß man nicht. Und es gab zwar einen Witz, den fand ich eigentlich ganz lustig, haben die über Autos geredet und da gab es dann die ganze Zeit diesen Autokonflikt mit seinem besten Freund. Aber dieser Film einfach... Er hat einfach alles so dargestellt, als wäre jeder fette dumm. War nämlich so jemand, war übergewichtig und dann ist er immer hingekommen. Ja, hallo, wie geht's denn dir heute? Und er hat sehr viel Lücken übrig gelassen. Auf einmal hat er die ganze Zeit gesagt, oh, ich esse doch keine Sachen aus persischen Ländern. Hat er so einen persischen Salat da bekommen und dann zurückgeschrieben, ja, der war ganz lecker. Ganz netter Mann. Und nächsten Tag kommt er hin, oh, deine scheiß Box hier. Ja, das geht nicht. Das kann man auch nicht logisch erklären. Sagt man, ja, der Typ ist einfach grimmig. Ja, warum ist er grimmig? Sagt man nicht. Man erfährt sehr viel über sein Hintergrundgewissen und dass er auch wütend auf Schlipsträger ist, so wie man sagt, also Politiker und so weiter und so fort. Aber mehr sagt man auch nicht. Das erklärt aber nie, warum das so und so ist. Und sein Vater ist auch eine ganz eindimensionale Figur. Naja, und weißt du, wie der stirbt? Sein Vater sieht man einfach in so einem Flashback, wie der stirbt. Und das ist wie eine YouTube-Kacke, Alter. Der läuft da lang. Ey, schaut mal, weil er so das Abschlusszeugnis von seinem Sohn hat. Ey, schaut mal, das war gut. Ey, mein Sohn ist so klasse. Und dann läuft er so lang, auf einmal ist er auf Schienen, bam, fährt in den Zug um. Ich bin so, Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Und dem ist einfach so tragisch dargestellt, ich musste lachen. Ich musste lachen, weil ich wusste dass einfach, dass jemand das Kacke gedreht hat und dass sie einfach diesen Vater einfach so umgebracht haben, weil er sterben musste. Und es sah so billig aus. Echt. Und es ist eigentlich eine Romanverfilmung. Ja, habe ich schon gelesen. Sehr, sehr erfolgreicher Roman. Ja, in Schweden halt. Aber nee, wie gesagt, der Film war ultra lang. Ja, ich bringe dir das Fahren bei. Nur mitten auf der Straße, wo jeder sehen kann, dass du scheiße fährst, wo die Polizei auch langfährt. Egal, ich bringe dir das Fahren bei. Und das machen mehrere. Ist wohl normal in Schweden. Ich denke, Alter, komm schon. Mein Platz 3. Ja, das würde ich sagen, bevor wir uns damit weiter beschäftigen, weil dieser Film hat mich einfach nur aufgeregt. Ice Age 4, voll verschoben. Dieser Film ist auch noch in meiner Liste. Ich habe von Ice Age 2 an jeden Film im Kino gesehen. Ice Age 1 bis 3 war spitzenmäßig. Ich glaube, meine Grandios. Der war echt, wirklich, hat mega Spaß gemacht, war so eine Familientradition von uns. Dann haben wir Ice Age 4 gesehen. Und ich habe viele Sachen aus diesem Film einfach nicht verstanden. Es war irgendwie sehr langweilig, sehr schnarchig, weil sich das immer nur so zentral auf einer Eisscholle befunden hat, dieser ganze Film. So komplett. Dann waren wir auf einmal noch in Fluch der Karibik reingerutscht mit den Piraten und den Orang-Utan. dieser Captain Utan und so. Und dann gab es noch eine B-Story mit der Rest der Familie, wo da irgendwie diese ganzen Kontinente auseinandergeschoben werden und so. Und unsere drei Hauptcharaktere, Diego, Sid und Manny, befinden sich auf dieser Eisscholle die ganze Zeit. Und sehr langweilig, was Vaiana tausendmal besser hinbekommen hat mit diesem einen Boot, worauf sie sich die ganze Zeit befindet. Und das war wirklich, also ich finde Ice Age 4, bei Ice Age 3 hätte man Schluss machen sollen, weil Ice Age 4 ist einfach ein unglaublich langweiliger, unglaublich unlustiger Film. Man hat versucht, noch einen neuen und noch einen neuen und noch einen neuen Comic Relief reinzubringen. Besonders mit der Oma von Sid, wo man sich fragt, der erste Teil von Ice Age beginnt, damit das Sid von seiner gesamten Familie verlassen auf einem Baum schläft und er stürzt deswegen zu einer neuen Herde komplett alleine. Auf einmal kommt seine Oma da an. Woher? Warum? Warum war die im ersten Teil nicht dabei? Warum ist sie nicht schon tot? Und so, ne? Warum hat die, wo kommt dieser Riesenwale vom Ende her? Und so, ne? Man fragt sich einfach nur, warum? Man fragt sich, wofür war das nötig? Und ich frage mich, warum muss diese wunderbare Trilogie von diesem Film zerstört werden, auch noch von dem anschließenden Ice Age 5? Der, finde ich, nicht so schlecht war wie Ice Age 4, aber auch sehr schlecht. Und ich finde, durch jeden einzelnen Film, der jetzt weiterkommt, wo wieder und wieder neue Charaktere eingeführt werden, wird diese Saga viel größer, viel ausschweifender und viel komplizierter und schwieriger zu erklären für die Drehbuchautoren. Und das funktioniert irgendwann nicht mehr. Genau, das war ja bei Ice Age 5 auch so. Man hätte daraus einen guten Film machen können, hätte man keinen vierten Teil gehabt, weil dieser vierte Teil einfach alles kaputt gemacht hat. Man hat einfach mal diese komische neue Welt, die null zu Ice Age gepasst hat. Der Film heißt Ice Age, Eiszeitalter. Und man kann nicht einfach sagen, okay, wir sind auf der Paradiesinsel Hawaii. Ja, es ist sauber. Und bei Ice Age 3 wurde es ja noch erklärt mit den Dinosauriern, dass halt die schon immer dort waren. Und da war es halt so ein bisschen mysterious. Und dann, wo hier Sid die Ex gefunden hat, das war ganz cool. Und man hat auch ganz gewusst, okay, dieser Film weiß, dass die Idee sturzdumm ist, dass da auf einmal Dinosaurier unter Erde sind. Aber trotzdem ist die Idee geil. Im Sinne von, die können sich begreifen. Aber das wissen sie auch, dass es eigentlich nicht vorstellbar ist. Also der nimmt sich halt selbst auf die Schippe. Und bei Ice Age 4 kommt das Scrat an, macht die ganzen Kontinente auseinander, was ultra dumm war, was auch niemand... Vor allem die Kinder denken auch noch, dass der Erdkern dann auch noch fest ist. Ich musste diesen Film zweimal im Kino gucken. Und dann war es auch noch so, dass auf einmal Ice Age dort alles ernst genommen hat. Ja, diese Kontinente verschieben sich. Am Anfang sieht man, dass wie das innerhalb von 5 Sekunden passiert. Und dann auf einmal sieht man, wie der Crash und Eddie da rumlaufen und sich freuen, dass dieser Baum umfällt. Und alles so richtig drückend ist. Nein, wir werden sterben. Und in Rache ist Blutwurst. Alter, das ist genervt. Und Crash und Eddie generell. Im vierten Teil waren die einfach nur noch dumm. Im zweiten Teil waren die süß und dann hatten die auch dann waren die auch noch interessant und waren solche Figuren, für die man auch Mitleid empfunden hat und Empathie, weil die ja auch ihre Familie verloren haben. Genauso wie Ellie. Deswegen fand ich die am zweiten Teil auch nicht, fand ich auch lustig und auch, ich hab die gemocht. Und im dritten Teil waren sie zwar keine Hauptfiguren, aber sie waren halt einfach lustig. Sie waren ein perfekter Comic Relief. Und im vierten Teil waren sie einfach nur dumm. Was nicht zu diesen Figuren gepasst hat. Was ultra gemein ist von den Drehbuchautoren. Dieser Film. Ich habe ihn übrigens auf Platz 1, deswegen. Ach so. Müssen wir nicht mal darüber reden. Ich hätte bei dir was ganz anderes auf Platz 1 erwartet. Nee, ich hab extra diesen Film, den du auf Platz 1 gerechnet hast, habe ich extra rausgenommen. Ach so. Weil ich dachte, okay dieser Film, der hat ein bisschen mehr Zeit. Aber, Platz 3? Mein Platz 3 ist Star Wars Episode 1. Ah, die dunkle Jar Jar Bedrohung. Das Dunkle. Dieser Film. Ich finde es immer noch schade, dass die Prequel-Trilogie so hart runtergemacht wird die ganze Zeit, weil ich meiner Meinung nach, also nicht nur die Prequel-Trilogie, wie du jetzt sagst, nur Episode 1. Aber ich finde, man Episode sollte... Episode 2 war auch schlecht. Ja, aber stimmt. Episode 3 war wieder ganz gut. Ja, aber man macht es meistens so, dass man Filme mit Star-Wars-Filmen vergleicht und nicht mit Filmen im Gesamten. Man wertet diesen Film als Star-Wars-Film und nicht als Film. Meiner Meinung nach. Ja, das kannst du aber nicht auch so machen. Kannst ja auch nicht sagen, Ice Age 4 ist eigentlich ein ganz guter Film, aber wenn es Ice Age 1 bis 3 nicht gäbe. Weil wenn man sagt, okay, ich will einen anspruchsvollen und ich möchte einen düsteren bzw. drückenden Film machen. Ice Age 4 war drückend, aber es passt nicht zu Ice Age. Man könnte keinen drückenden Ice Age Film machen. Und denke mir, okay, ich kann auch nicht einen Indiana Jones Film machen, wo immer so ein alter Knacker rumläuft und sagt, dass er ultra depressiv ist. und keine Frau mehr abbekommt. Logen das ist. Wär, das war, Logen war, naja, ein bisschen anders. Aber bei Star Wars waren wir gerade. Ja, Episode 1 und 2 generell. Ja, ich habe also Episode 1 habe ich aufgeschrieben, aber 2 mag ich auch nicht, aber Episode 1. Ja, es hat einfach nicht zu Star Wars gepasst und diese zu überlastete Computereffekterei ist einfach nur genervt. Wenn man dann die andauernd sieht, okay, da ist Jar Jar Binks, ich weiß, dass er animiert ist und die, das, was mich am meisten an diesem Film stört, ist tatsächlich der Humor. Oh, warte mal kurz. Hallo? Hallo? Warte. Warte kurz, rede gleich weiter. Ja. Und dann kommt auf einmal ein Flachwitz von Obi-Wan zu Qui-Gon Jinn. Da gibt's ja, Alter, das ist nicht dein Ernst, ne? Ewan McGregor, du hast bei Trainspotting mitgespielt, du bist ein guter Schauspieler. Der war auch in der Prequel-Trilogie war der ein guter Schauspieler. Das war das Beste an der Prequel-Trilogie. Ein Schauspieler kann ja immer noch sagen, Alter, komm, ich möchte noch ein bisschen meine Figur vertiefen oder so. Ich möchte, Egal. Okay. Ich möchte das ein bisschen umändern. Das kann er sagen. Und er liest sich das Skript durch und denkt sich, das ist ein guter Witz. Ach, das wird wohl ein Kurzgespräch sein. Und dann kommen sie raus, bei einer Sache hätten sie recht, Master. Das Sprechen war echt kurz. Alter. Nur mal kurze Sache. Kurze Pipi-Pause, wir sind gleich wieder da, ja? Okay. So, da wären wir wieder. Tut mir übrigens auf, falls ich nebenbei mal kaue. Das ist vielleicht ein bisschen sehr unglaublich. Wir waren eben bei Episode 1. Was ich nochmal kurz dazu sagen wollte, ist, ich möchte gar nicht verstellen, dass Episode 1 Fehler gemacht hat. Und die haben, glaube ich, ganz viele große Fehler gemacht. Aber es gab auch viele Szenen, die ich gelungen fand. Es war nicht alles schlecht daran, aber ich glaube nicht, dass wir alle wollten, dass die Macht auf einmal Midi-Chlorian wird. Naja, wer weiß. Naja, du meinst weitergehen, richtig? Oder wolltest du noch was dazu? Ja, ich würde sagen, machen weiter, sonst... Ich könnte auch ein paar Stunden über diesen Film reden. Ich glaube, das sollten wir lieber nicht machen. Mein zweiter Platz kommt vielleicht ein bisschen überraschend. Das ist König der Löwen 2. Okay, ich habe den Film lange nicht gesehen. Lange nicht? Du hast ihn mal gesehen? Ich habe ihn mal gesehen. Ich habe ihn früher jedes Wochenende gesehen, aber das ist bestimmt schon 10 Jahre her. König der Löwen Teil 2, Simbas Königreich heißt der Film im Ganzen. Und meiner Meinung nach hat dieser Film Ähnliches falsch gemacht wie Ice Age 4. Ich fand, weil König der Löwen eben so ein großartiges Meisterwerk war, hat König der Löwen 2 da irgendwie an der falschen Stelle angesetzt. Weil es versucht hat, irgendwie nochmal das von König der Löwen wiederzuholen, aber mit weitaus weniger Drama, zum Beispiel Mufasas Tod, hat er keine Äquivalenz gefunden, aber vieles andere war halt ungefähr gleich. Timon und Pumba wurden bewusst als Publikumslieblinge eingesetzt, was mich immer mega aufregt, weil in König der Löwen waren die immer schön dezent dabei, als Comic Reliefs, aber die waren da wirklich als Aufpasser, was eigentlich Zazus Rolle im ersten Teil war. Jasus? Zazus. Achso, Jasus, das ist der Vogel aus, der von Rowan Atkinson gesprochen wurde. Und König der Löwen hat mich auch immer sehr gelangweilt mit dieser Story, mit dem zweiten weiblichen Scar. Beziehungsweise mit dem weiblichen Scar nicht, also es war kein zweiter, weil es gab keine ersten. Und dieser kleine Liebesstory, die dazwischen noch kam, zwischen also so eine Romeo und Julia Sache, ne? Also so böse gegen gut und so, und die mögen sich eigentlich, und ich finde irgendwie, das war alles ein bisschen fehl am Platz. Die Musik hat gestimmt, finde ich. Da gab es viele tolle Sachen, wie Erlebt in dir zum Beispiel, was im Musical, welches in Hamburg aufgeführt wird, zum Beispiel vom ersten Teil, eigentlich im ersten Teil ist, aber das ist ja jetzt im zweiten Teil, war ein mega cooles Lied. Oder wie hieß das Lied? Upendi, glaube ich, oder so? Wo Rafiki dann die Liebe besingt. Und das fand ich auch mega schön. König der Löwen 2 hat nicht unbedingt alles falsch gemacht, aber ich finde sehr viele Sachen an König der Löwen 2 falsch gemacht. Und ich finde, ich sehe das nie gerne, wenn ein Franchise, was ich mag, schlecht fortgesetzt wird. Und deswegen König der Löwen 2 steht bei mir auf Platz 2. Es sind halt meistens die Verweiter, also die Sequels oder Prequels, die halt ultra schlecht sind von einem Franchise. Wobei die halt sehr schlechte Filme sind. Wobei dazu noch zu sagen wird, König der Löwen lässt sich im Deutschen wie eine Trilogie lesen, ne? König der Löwen 1, 2 und 3, 3 Hakuna Matata. War früher einer meiner Lieblingsfilme, weil halt Timon und Pumba da eine Hauptrolle bekommen haben und die Geschichte vom ersten Teil ja aus ihrer Sichtweise erzählt haben. Der macht mir auch heute immer noch unglaublich viel Spaß, weil ich diese Charaktere, das sind meine Lieblingsfilmcharaktere aller Zeiten. Ja, das kenne ich. Und im, was auch sehr viel passender ist, im Originaltitel heißt der dritte Teil König der Löwen anderthalb. weil er halt so parallel zu dem ersten Teil erzählt wird. Das finde ich sehr schön. Aber König der Löwen 2 fand ich eher fehl am Platz. Okay. Ja, also ich habe die Filme jetzt schon lange nicht mehr gesehen, deswegen kann ich darüber. Aber mir ist immer der erste und der dritte sind mir vor allem im Gedächtnis geblieben. Hm. Ja, weil der dritte halt ultra lustig war, wegen Timon und Pumba. Ich weiß nicht, war er gut als Film oder war er einfach nur lustig? Der war eigentlich einfach nur lustig. Als Film hatte er auch viele gute Aspekte, dass dass man Timon, besonders Timons Vergangenheit nochmal hintergraben hat und da halt ein bisschen mehr Rolle rausbekommen hat. Aber sonst war er halt zum Großteil eigentlich einfach nur lustig. Okay. Na, also gegen lustige Filme habe ich ja nichts, wenn sie auch nur sagen, dass sie lustig sind und nicht sagen, ach, wir sind eigentlich noch philosophisch hochwertig, aber es gibt sonst mehr, als du siehst. Wurde auch oft gesagt in dem Film. Von Rafiki. Ja. Das ist halt, also der hatte viel philosophische Ansätze, aber zum Großteil war er eigentlich halt einfach nur lustig. Okay, ja. So, soll ich da mal weitermachen? Ja, oder willst du noch was über den Film? Ja, mach du mal weiter. Auf Platz 2 sind wir schon. Habe ich eine weitere Fortsetzung. Auch ein vierter Teil. Fluch der Karibik. Genau, das ist Fluch der Karibik 4. Fremde Gezeiten. Fremde Gezeiten, den du mochtest. Wo ich aber sage, nee, bitte nicht. Warum musste man uns das antun? Warum musste man uns sowas hart von vergewaltigen? Es war ein schlechtes Reboot, was eine schlechte Story hatte und schlechte Charaktere. Man hätte das gut ausführen können, aber wenn man dann so einen blöden Philipp einbaut, also, nee, der heißt Philipp, der heißt aber Philipp, oder? Ja. Der heißt Philipp, der Typ. Also, ich meine jetzt nicht den Philipp, sondern der Christ. Der Christ. Der war einfach so eindimensional. Ich mache alles, was der Herr sagt. Ich habe keinerlei eigenen Emotionen. Und ich sage nur das, was mir gesagt wird. Aber er hat sich in die Meerjungfrau verliebt. Ja. Was auch nie erklärt hat. Man hätte dann richtig schön, so einen richtig schönen Widerspruch erkennen können, wo er sich vielleicht gegeneinander, wo er sich irgendwie aufregt, wo er sagt, wenn man das so ein bisschen mit Luther vergleicht, wo er sagt, okay, nein, ich kann das nicht machen, sie ist nicht von meinem Stamm, wo man so diesen Konflikt ausarbeiten hätte können. Aber das hat man nicht gemacht. Man hat nichts gemacht. Aber nur sagt, sie ist ein Lebewesen, sie muss am Leben bleiben. Das steht nirgendwo in der Bibel. Natürlich ist es ein Grundsatz, den man auch befolgen sollte. Aber es steht nicht in der Bibel. Beziehungsweise, oder, naja, es steht in dem Sinne nicht in der Bibel. Es wird ja auch nicht gesagt, dass jede das andere Religion scheiße ist und dass jedes Lebewesen scheiße ist. Aber es steht nicht, nur steht, dass jeder seinen nächsten Leben lieben sollte. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber es steht nicht so explizit drin, dass er das nach dem Richtigen handelt, in dem Sinne. Also, wenn man das so fokussiert. Aber das war einfach richtig schlechtes Storytelling, richtig schlechte Figuren geben. Aber es gab solche Sachen wie zum Beispiel dieses Schiff, was ich interessant fand. Aber viele Sachen waren einfach ultra unlustig. Was mich auch ultra genervt hat. Und das war genauso wie beim fünften Teil, wo der Showdown einfach so groß angepriesen wurde und am Ende einfach weich und billig war. Der Showdown war diese blöde Quelle, die man hätte cool machen können, aber die nicht war. Ich muss sagen, im Vergleich zu den ersten drei Teilen war Fremde Gezeiten halt eher eine leichte Kost. Den konnte man sich ganz einfach mal von der Stange, den kann man sich auch angucken, wenn man betrunken ist. Liegt zum großen Teil daran, dass Johnny Depp als Jack Sparrow jetzt da die Hauptfigur übernimmt und man, wie hießen sie? Elizabeth Swann und Will Turner? Will Turner, scheiße, oh Gott. Dass man die beiden halt gar nicht mehr sieht. Die haben in den ersten drei Teilen im Vordergrund standen. Da sieht man halt jetzt den Philipp und Serena. Und Angelica. Wie ist Serena? Stimmt, und Angelica. Und Angelica. Und die habe ich gerade eben, als du angefangen hast, über den Film zu reden, komplett vergessen. Die haben einfach Penelope Cruz. Weißt du, wie viel Scheiße dieser Film ist? Weißt du, wie viele schlechte Punkte dieser Film hat? Ich würde jetzt nicht jeden einzelnen aufdecken. Ich kann verstehen, dass man ihn nicht mag. Ich kann auch gut verstehen. Das ist so das Einzige, was ich dazu noch sagen kann eigentlich. Weil er hatte halt... ja, er, also viel schlechtes CGI, schlechtes Drehbuch. Es gibt übrigens, es gibt zwei historische Persönlichkeiten, die in dem Film auftreten. Und zwar Blackbeard und König George II., die aber in der Form gar nicht hätten zusammen auftreten können. Das ist auch sehr interessant. Blackbeard gab's wirklich? Ja, Blackbeard gab's wirklich. Das war halt so einer der bekanntesten Piraten, die wirklich existiert haben. Ach so, okay. Ja, aber naja, also halt von den fünf Pirates of the Caribbean Teilen der schlechteste. Nur beim fünften war es aber auch so, wenn wir nochmal aufs Kino 2017 hinaufblicken, der fünfte hatte halt auch ähnliche Schwächen wie der vierte. Der Anfang fand ich geil. Ich fand auch die London-Szene eigentlich ganz cool. Schön Mystery, oh, neues Abenteuer, wer hat mit der Vergangenheit abgeschlossen, was Neues kommt jetzt. Und beim vierten Teil. Und danach machen wir einfach so eine Kacke, wo so ein alter Barbossa, eigentlich könnte das auch geil werden, aber auf einmal ist der böse Barbossa so ein ganz, ganz Lieber, der fürs Gute kämpft. Ja. Mir, Alter. Gut, am Ende wird gesagt, ja, ich mach das nur, damit ich Geld bekomme und dann auf ein Schiff bekomme und nicht getötet werde. Ein Pirat sagt ganz klar, dass er das niemals machen würde oder dass er sich lieber erhängen lassen würde, als statt zu sagen, dass er kein Pirat mehr wäre. Das ist so dumm, schutzdumm gewesen in diesem Film. Aber im fünften Teil war es halt auch, ich fand diese Anfangsthema richtig geil. Aber da hat man halt Jack Sparrow richtig verdummt auch in diesem Film. Vor allem ultra dumm. Wie halt auch bei Squirt and Eddie. Squirt sag ich schon. Bei Crash and Eddie in Ice Age 4. Wir merken, auch so. Durch Alkohol sterben Gehirnzellen ab. Ja. So. Dein Platz 1 war doch... Ich glaube nicht, dass Crash and Eddie dabei Alkohol getrunken haben bei dem. Nee, aber wir kennen ja Jack Sparrow als Alkoholiker. Captain Jack Sparrow als Alkoholiker. Captain, genau. Dein Platz 1 war Ice Age 4, ne? Mein 1 war Ice Age 4. Ich könnte natürlich noch über einen anderen vierten Teil reden, aber nicht. Okay. Tut mir übrigens leid, falls es hin und wieder mal aus Felix Richtung laggt. Das ist meine Schuld. So, aber man versteht ja, was er sagen möchte. Mein Platz 1, da haben wir noch einen schlechten Film, über den wir reden können. Eigentlich sehr offensichtlich, wenn man drüber nachdenkt. War zeitweise mein schlechteste Film aller Zeiten, den ich mir damals im Kino angetan habe. Ja, Kartoffelsalat. Der Film. Ja. Wolltest du nicht die letzte auf Blu-ray holen? Ich hab ihn auf Blu-ray. Du gibst für den Scheiße Geld aus, der 20 Euro kostet oder so. Ich hab mir oft gedacht, drückt mal einem YouTuber Geld in die Hand, dann macht er einen guten Kinofilm draus. Und ich habe auch immer davon gedacht, dass Fresh Torge dafür eine gute Idee ist, weil der schon immer geschafft hat, Massen zu unterhalten. Dann hat er noch einen Otto Walkes bei sich an der Seite gehabt und Leute wie Martin Schneider und Norbert Heisterkamp oder Kati Karrenbauer, also wirklich gute Schauspieler, ne? Und dann, dann halt auch gute YouTuber, also Leute, gute YouTuber, die gut schauspielen können, wie zum Beispiel Phil Laude. Ja, Phil Laude war gut. Hat sehr gut in dem Film gespielt, aber diese Story hat man schon 20 Mal gesehen auf diesem Planeten. Es war, er hätte ihn komplett lassen können. Ich kann verstehen aus seiner Sicht, dass man sagt, mein Traum ist es, einen Kinofilm zu machen. Wenn man aber davon redet, dass es der Traum ist, einen Kinofilm zu machen, dann hat man da schon eine Idee und hat nicht da irgendwie so eine Kiste rumstehen mit allen Hollywood-Genre-Klischees. Und dann krabbelt man da rum und zieht da gerade einen raus. Ah, ein Science-Fiction-Film, nee, hab ich keinen Bock. Eine Horror-Komödie mit Zombies in der Schule, das klingt gut. So, ein unglaublich schlechter Film, da muss man auch nicht mehr viel drüber reden. Wir haben 80 YouTube-Stars, die nur wegen Name-Dropping drin sind. Melina Sophie zum Beispiel sagt kein Wort in diesem ganzen Film. Ja. Die Kamera war absolut scheiße. Ich habe, glaube ich, noch nie wirklich einen Film gesehen, wo die Kamera schlecht ist. Wie, what the fuck so? Wenn man einen Kinofilm dreht, dann stellt man dann einen vernünftigen Kameramann mit einer guten Kamera hin, die nicht unscharf wird, wenn man damit wackelt. Oder so, weißt du? Und das sah auch nicht mehr nach Stilmittel aus. Das war einfach nur schlechte Qualität und scheiße. Otto Walkes war halt ein Cameo-Auftritt, ne? Ja. Und die YouTube-Stars standen da im Vordergrund. Und dann Dougie B als weibliche Hauptrolle, ey. Oh, das ist so ein Fehltritt gewesen, dieser Film. Das ist so traurig. Was mit Bruder vor Luda dann von den Lochis gekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe den Film nicht gesehen, habe aber gehört, dass er auch sehr schlecht gewesen sein soll. Aber, das war wenigstens die Kameraarbeit nochmal. Genau, qualitativ hochwertiger, weil, wer war das? Universal? Warner? Echt? Hast du Konstantin-Film gewesen? Ah, Konstantin war es, genau, Konstantin. Aber die sind ja, glaube ich, irgendwie Tochter von Warner oder so. Ja, Konstantin wurde aufgekauft vor ein paar Jahren. Und immer habe ich mir gedacht, nee, gib doch keinem gibt doch keinen Crash Talk oder zwei pubertierenden 15-Jährigen ein Budget für einen Kinofilm, sondern mal Leuten wie Julian Bam. Oder mal Leuten wie Herr Bergmann, ne? Der Bruder von Julian Bam. Oder genau, Sean Boo, ne? Der ja auch durch Eigenbudget geschafft hat, ein unglaublich geiles YouTube-Video auf uns zu kredenzen. Der hat dafür nicht mehr so viel Geld bekommen, ne? Der hat das einfach nur aus Leidenschaft gemacht und da hat man das auch gemerkt. Und da hat man wirklich das Gefühl gehabt, die machen es aus Geldesgründen oder weil mal jemand auf die zugekommen ist und meint so, hey, mach doch mal einen Kinofilm. Waititi hätte man, bei deren Hochzeit hätte man denen auch ordentlich Geld in die Gehirn drücken können, damit die einen Kinofilm machen. Aber bitte nicht über Fresh Torge. Ja, ich mag Fresh Torge eigentlich, ich finde auch lustig, aber er macht halt seine coolen YouTube-Videos, die aber niemals ein guter Kinofilm funktionieren können. Ja, genau. In der Art. Ja. Und das hat so, das war nicht so schade. Ich habe mir, das war so eine Extended-Version, die hat Fresh Talk ja mal hochgeladen auf YouTube. Habe ich mir so angeschaut, was. Nee, die war gekürzt. Die war gekürzt, aber da hat man, glaube ich, dann diese ganzen schlechten Szenen mit der Kameraverwacklung, hat man, glaube ich, da rausgenommen. Weil mir ist es da nicht so aufgefallen. Mhm. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass der Film einfach nur so strunzdumm war und dass man da so viel Klischees auch eingebaut hat. Und versucht hat, diese Klischees auch noch glaubwürdig rüberzubringen. Man macht nicht so ein Ding wie Otto, der halt ultra klischeehaft damit arbeitet, dass er halt keine Liebe zurückbekommt. Aber Otto macht das zum Beispiel nicht mit Liebeskummer, macht den Aspekt nicht auf Liebeskummer, sondern macht eine Comedy-Show daraus. Ja. Und das war ultra geil. Und am Ende ist er ein bisschen dumm, aber das sagt er auch von selber. Ja, okay, ich habe sie nicht bekommen, dann nehme ich die andere. Ich glaube, irgendwie so eine Bemerkung gab es auch nochmal. Und dieser Film war einfach lustig. Und der hat auch selber gesagt, okay, ich möchte nur diesen einen Zweck erfüllen, ich möchte lustig sein. Und er hat nicht gesagt, er möchte, dass man sich in 20 Jahren daran zurückdenkt, ein guter deutscher Liebesfilm, der als Drama auch funktioniert. Und das wollte Kartoffelsalat machen. Der wollte der erste coole YouTube, wollte der erste YouTube-Film sein. Das war er auch, aber er war ein Scheißfilm. Deswegen würde ich, das zieht wieder das runter. Es wird immer gesagt, YouTuber machen irgendeine Scheiße, dann sollte man nicht ernst nehmen. Hat man zumindest vor ein paar Jahren so einen Riesenaspekt gewesen, dass man YouTube nicht schaut. Aber, wenn solche Leute wie Julian Bam sieht, die tatsächlich eine ganze Woche für so fünf Minuten Clip brauchen, der auch richtig hochwertig aussieht, dann sollte man sagen, das stimmt nicht. Aber wenn man da Fresh Talker sieht, wie der da so einen Kinofilm abliefert, der natürlich die ganzen Klischees entspricht, dann muss man sich nicht wundern, dass man sich als Stars in dem Sinne angesehen wird. Ja. Und, das ist so schade eigentlich. Ich würde sagen, von dieser ganzen Aufregung kommen wir mal zu unseren zu Filmen, die wir echt mögen. Haben wir auch noch, Erik, das schaffen wir nicht. Doch, das kriegen wir hin, dann machen wir einen 2-Stunden-Ring draus, hört sich ja sowieso. Aber ich muss um 9 Uhr, habe ich noch ein... Habe ich dir gesagt? Ja, alles gut. Dann machen wir danach einfach weiter, egal. Gucken wir mal, wie wir es hinkriegen. Also, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal, das waren die Top 5 schlecht, und nächstes Mal machen wir Top 5 gut. In einem anderen Podcast, oder... In dem anderen Podcast. Ich würde sagen, das gehört zusammen, oder? Ja gut, okay, dann machen wir das so. Dann brechen wir jetzt hier ab. Weil es gibt echt gute Filme und da kann man nicht einfach sagen, okay, der war gut, der war gut. Weil das würde ich diese Filme einfach nicht. Sehe ich genauso. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Ich freue mich über euer Feedback. Ich habe zur letzten Folge kaum was bekommen, aber ich hoffe mal, die Folge hat euch gefallen. Ich bedanke mich auch bei Felix, weil es immer sehr angenehm ist, finde ich, über Filme zu reden. Und besonders auch mit jemandem, der sich darüber auskennt. Und das hat man heute echt gemerkt. Immer gerne. Und wir hören uns ja sowieso nochmal in einem Podcast. Und ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich hoffe mal, ihr hört es euch an. Oder es war angenehm, uns zuzuhören. Und damit sehen wir uns bei den Top 5, bei den großen 5 guten Filmen wieder. Tschüss. Ciao.